ein Leben nur, ein Leben hier auf Erden, ein Leben nur, schnell eilt's dem Ende zu. Ein Leben nur, so voll Gelegenheiten, ein Leben nur, und dieses Herr willst du. Du willst mein Gut und was du mir gegeben, willst meine Zeit und Kraft und Herz und Sinn. O treuer Herr, der für mich gab sein Leben, was kann ich denn als alles geben dir? Ein Leben nur, und das wird schnell vergehen. Nur was für Gott dir getan, bleibt bestehen. Nur was für Gott dir getan, bleibt bestehen. Ein Leben nur, oh, warum steht hier müßig? Hört ihr es nicht? Der Meister ruft euch zu. Tausende kennen nicht des Heilands Liebe, Tausende flehen noch um Fried und Ruh. Auf ans Berg, die Zeit geht schnell vorüber. Ja, deine beste Kraft wird bald vergehen. Und du Seele mit dem verfehlten Leben, wirst dann vor Gott mit leeren Händen stehen. Ein Leben nur, und das wird schnell vergehen. Nur was für Gott wir getan, bleibt bestehen. Nur was für Gott wir getan, bleibt bestehen. Ein Leben nur, ich lieg es dir zu Füßen, du nimmst es an, erfüllst das Herz mit Mut. Ich will fortan die armen Sünder suchen, will weisen hin, sie auf dein teures Blut. Nichts sei zu viel, wenn's andere nur kann retten, wenn's Sünder führt vom Land der Knechtschaft aus. Dein Wohlgetan wird alles mir belohnen, und du wirst eingehen in das Vaterhaus. Ein Leben nur, und das wird schnell vergehen. Nur was für Gott dir getan, bleibt bestehen. Was für Gott mir getan, bleibt bestehen.